1. Eliza Verkandit, Hort das Wort Jahwehs. So spricht Jahweh, Morgen em die Zeit Word ein C. Feimel em Tor von Samayan einen Shekel kosten und zwei C. Gerst ebenfalls einen Shekel. 2. Daraufhin ent gegnet der Offizier, auf dessen Arm sich der König Stutzte, D.M. Gottsman, selbst wenn Jahweh Fenster am Himmel offenen Word, why konnte so etwas geschehen? Eliza erwidert, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon geniessen können. 3. Via Orsatzige Manner Sassen vor dem Stadte und Sprachen zueinander, wherem Sultan war hierbleiben, bis war sterben. For sie überlegten, wenn wir versuchen, in die Stadt zu gehen, wo ein Hungersnot hecht, wer denn wir dort sterben. Bleiben wir jedoch hier, ist unser Tod ebenfalls gewiss. Last uns daher jetzt zum Lager der Armee überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, wer denn wir überleben, Toten sie uns aber, so sterben wir eben. 5. In der Abenddämmerung brachen sie auf, zum Lager der Aramäer zu gelangen. Als sie jedoch am Osseren Rand des Aramäischen Lagers ankamen, war dort niemand zu sehen. 6. Denn der Herr hat bewirkt, dass die Aramäer in ihrem Lager den Lahm von Förden und Wagen horten, den Lahm einer großen Armee. Daraufhin sagten sie zueinander, der König von Israel muss die Könige der Hetheter und die Könige von Ägypten angehört haben, uns anzugreifen. 7. Daher brachen sie in der Dämmerung auf und flohen. Sie ließen ihr Zelte, Förde und Esel, das gesamte Lager im IT Alam, was darin war, zurück und flohen, Lediglicher Leben zu retten. 8. Als die Orsatzigen am Osseren Rand des Lagers Ankermen, betreten sie ein Zelt, Assen und Tranken. Anschließen trugen sie Silber, Golden Kleider hinaus und vergruben die Butte. Danach kehrten sie zurück, Jingen in ein weiteres Zelt, Holten ernu Butte heraus und vergruben auch dies. 9. Daraufhin sagten sie zueinander, wir handeln falsch. Dieser Tag bringt ein gut Nachricht. Wenn wir jedoch schweigen und bis zum Hellen Morgen warten, wird uns dies als should angerechnet. Last uns daher jetzt zum Königspalast gehen und es melden. 10. Als sie ankamen, riefen sie die Wachter am Stadte und berichteten ihnen, wir sind zum Lager der Aramäer gegangen, aber dort war niemand, kein Mensch war zu hören. Wir fanden lediglich die Förde und Esel angebunden so ihr Zelte, why sie standen. 11. Daraufhin riefen die Torwachter die Befehlshaber der Stadt, welch die Nachricht im Königspalast meldeten. 12. Mitten in der Nacht erhob sich der König und erklärt seinen Dienern, ICH Werduke Offenbaren, was die Aramäer gegen uns geplant haben. Sie wissen, das wir hungern und haben dieselb das Lager verlassen, sich draußen zu verstecken. Sie denken, wenn sie aus der Stadt kommen, wer denn wir sie lebendig fangen und in die Stadt eindringen. 13. Eine seiner Diener antwortet darauf, man sollte doch einig der noch verbliebenen Förder nehmen, es wird ihnen ohnehin ergehen why der gesamten Mensch, die bereits angekommen ist, und sie außenden noch zu sehen. 14. Daraufhin holten sie zwei Wagen mit Förden, die der König dem Aramäischen hier naxanti mit dem Auftrag, farthin und seit nach. 15. Als sie ihnen bis zum Jordan folgten, stellten sie fest, dass der gesamte Weg mit Kleiden und Waffen übersat war, die Aramäer auf ihre übersteisten Flutscht weggeworfen hatten. Daraufhin kehrten die Boten und berichteten dies dem König. 16. Daraufhin strömt das Volk hinaus und plundert das Lager der Aramäer. Tatsächlich kostet ein Seefeimel nu einen Shekel und zwei Seegerst ebenfalls einen Shekel, genau wie Jahweh es verheißen hat. 17. Der König hat jedoch den Offizier, auf dessen Arm sich gestutzt hat, zum Aufseher der Tor ernannt. Doch das Volk zertrat in im Tor, so das starb, genau wie es der Gottsmann vorhergesagt hat, als der König in aufgesagt hat. 18. Denn der Gottsmann hat zum König gesagt, zwei Seegerst werden morgen dies Zeit im Tor von Samaria einen Shekel kosten. Und ein Seefeimel ebenfalls einen Shekel. 19. Daraufhin hat der Offizier dem Gottesmann geantwortet, selbst wenn Jahwe Fenster am Himmel offenen wird, why konnte so etwas geschehen? Eliza erwidert, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon geniessen können. 20. Und so geschah es im Orch, das Volksertrat in im Tor, so das starb.